Die Klerisei von Nikolai Leskow, gelesen von Scheikmar. Erstes Buch, erstes Kapitel. Die Leute, deren Leben und Treiben diese Erzählung schildern soll, sind die Bewohner der Turmpfarrei von Stargrod. Der Propst, Savilisch Taperoso, der Pfarrer, Zachariel Benevktau und der Diakon, Abchiller Desnitzin. Ihre Jugendjahre sowie auch ihre Kindheit lassen wir unberührt. Will der Leser sie vor sich sehen, wie unsere Geschichte sie fasst, so muss er sich das Haupt der Stargrotter Geistlichkeit, dem Propst Savilisch Taperosow, als Mann vorstellen, der die 60 bereits überschritten hat. Vater Taperosow ist hochgewachsen und von stattlicher Leibesfülle, aber noch sehr rüstig und beweglich. Dasselbe gilt von seinen Geisteskräften. Auf den ersten Blick erkennt man, dass er sich alle Glut des Herzens und alle Energie der Jugend bewahrt hat. Seinen auffallend schönen Kopf ist mir versucht, als Urbild männlicher Schönheit zu betrachten. Taperosows Haar ist dicht wie die Mähne eines gewaltigen Löwen und weiß wie die Locken des Zeus von Phidias. Es türmt sich malerisch als mächtiger Schopf über der hohen Stirn und fällt in drei großen Wellen rückwärts, ohne die Schultern zu erreichen. In dem langen, zweigeteilten Bart des Propstes und in dem kleinen Schnurrbart, der bei den Mundwinkeln mit dem Bart in eins zusammenfließt, blitzen hier und da noch ein paar schwarze Haare auf, welche dem Bart das Aussehen von schwarz emailliertem Silber geben. Die Brauen dagegen sind ganz schwarz. In zwei steil gebogenen S-Linien vereinigen sie sich über dem Rücken seiner ziemlich großen und fleischigen Nase. Die Augen sind braun, groß, kühn und klar. Sie haben es ein ganzes Menschenleben lang verstanden, der Spiegel eines regen und starken Geistes zu sein. Wer dem Propst nahe stand, sah sie wie von freudiger Begeisterung durchstrahlt, von Schmerz umnebelt, in Tränen der Rührung gebadet. Mitunter flammt in ihnen das Feuer der Entrüstung und sie sprühten Funken des Zorns. Keines eiteln, rechthaberischen Zornes, sondern des Zornes eines bedeutenden Mannes. Aus diesen Augen leuchtete die gerade und ehrliche Seele des Propstes Savilisch, die er in seiner christlichen Zuversicht unsterblich glaubte. Zachariel Benevktau, der zweite Pfarrer am Stargrotter Turm, ist ein Wesen ganz anderer Art. Seine Person ist die verkörperte Sanftmut und Milde. Wie sein bescheidener Geist sich in keiner Weise hervorzutun begehrt, so nimmt auch sein winziger Leib nur ganz wenig Platz weg, als wäre es ihm peinlich, die Erde allzu sehr zu beschweren. Er ist klein, mager, schmächtig und kahlköpfig. Zwei kleine Löckchen graugelber Haare flatterten nur noch über seine Ohren. Anstelle eines Bartes scheint dem Vater Zachariel am Kinn ein Stückchen Schwamm zu kleben. Er hat winzige Kinderhände, die er immer in den Taschen seines Leibrockes verbirgt. Seine Beinchen sind dünn und schwach, wie Strohhalme. Überhaupt scheint der ganze Mann wie aus Stroh geflochten. Seine herzensguten, grauen Äuglein sind äußerst beweglich, aber sie werden nur selten voll aufgeschlagen. Immer suchen sie sich gleich am Plätzchen, wo sie sich von unbescheidenen Blicken verbergen könnten. An Jahren ist Vater Zachariel etwas älter als Vater Taperosso und viel schwächlicher als dieser, aber auch er ist gleich dem Probst gewohnt, sich stramm zu halten und trotz aller Übel und Gepressten, von denen er heimgesucht wird, hat er sich einen lebhaften Geist und eine große körperliche Beweglichkeit bewahrt. Der dritte und letzte Vertreter der Stargrotter Domgeistlichkeit, der Diakon Abchiller, wird durch mehrere Attribute gekennzeichnet, die wir alle hier mitzuteilen für gut befinden, damit der Leser ein möglichst klares Bild von dem gewaltigen Abchiller gewinne. Der Inspektor der Kirchenschule, der den Abchiller Desnitzin aus der Syntaxklasse wegen überreif und mangelhafter Fortschritte ausgeschlossen hatte, pflegt zu ihm zu sagen: »Ach, du langjagter Holzknüppel, du!« Der Rektor, der auf ein besonderes Bittgesuch hin den Abchiller wieder in der Rhetorikklasse aufgenommen hatte, staunte jedes Mal, wenn er den werdenden Recken zu Gesichte bekam und pflegte verblüfft über diese Riesengröße, Riesenkraft und Rieseneinfalt zu äußern. »Es dünkt mich zu wenig, dich bloß einen Knüppel zu nennen. Sind dem allen du in meinen Augen zumindest eine Vollladung Holz repräsentierst?« Der Dirigent des bischöflichen Sängerchors endlich, in den Abhiller eingereiht wurde, nachdem er aus der Rhetorik entfernt und dem Klerus zugezählt worden war, nannte ihn unermesslich. »Dein Bass ist gut«, sagte der Dirigent. »Er donnert wie eine Kanone. Aber unermesslich bist du bis zum Äußersten, so dass ich angesichts dieser Unermesslichkeit gar nicht weiß, wie ich dich würdig behandeln soll.« Die vierte und gewichtigste Charakteristik des Diakons Abhiller stammte von dem Bischof selbst, und zwar ward dessen Urteil an einem für den Abhiller sehr denkwürdigen Tage ausgesprochen, dem Tage nämlich, wo er, Abhiller, aus dem bischöflichen Chor ausgeschlossen und als Diakon nach Stargrod geschickt wurde. Sie lautete: »Der Gebeinigte«. Es dürfte aber wohl angebracht sein zu erzählen, auf welche Weise der brave Abhiller zu diesem Namen kam. Der Diakon Abhiller war von Jugend auf ein sehr impulsiver Mensch, der sich nicht nur in seinen Jünglingsjahren immer wieder hinreißen ließ, sondern auch in den Jahren des nahenden Alters. Trotz der Unermesslichkeit seines Basses war Abhiller im Sängerchor doch sehr geschätzt, weil er mit gleicher Leichtigkeit sich zu den höchsten Höhen emporzuschwingen und bis zur tiefsten Oktave hinabzuklettern vermochte. Eins nur machte dem Dirigenten bei dem unermesslichen Abhiller immer wieder Angst: seine übergroße Begeisterungsfähigkeit. So konnte er etwa bei der Vesper sich nicht damit begnügen, das »Heilig ist der Herr unser Gott« nur dreimal zu singen, sondern ließ sich oft fortreißen, es ganz allein zum vierten Male anzustimmen. Besonders aber konnte er den Lobgesang am Schluss des Gottesdienstes nie zur rechten Zeit abbrechen. Doch in allen diesen Fällen, die schon bekannt waren und die man deshalb auch voraussehen konnte, wurden vernünftigerweise entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Einer der erwachsenen Sänger erhielt nämlich den Auftrag, den Abhiller am Rockschoß zu ziehen oder ihn im geeigneten Moment durch einen kräftigen Druck auf beide Schultern zusammenknicken zu lassen. Indessen, nicht umsonst, sagt das Sprichwort, dass man sich nicht für jeden Augenblick vorsehen könne. An einem der großen 12 Feiertage hatte Abhiller in der Kommunionsliturgie ein sehr schwieriges Bass-Solo auf den Text »Von Schmerzen gebeinigt« zu singen. Die Bedeutung, die der Dirigent und der ganze Chor diesem Solo beimaß, machte dem Abhiller nicht wenig Sorge. Er war in großer Unruhe und dachte hin und her, wie er es anstellen sollte, sich nicht zu blamieren, sondern vor der Eminenz, die ein großer Liebhaber guten Kirchengesanges war, und vor dem gesamten Gouvernementsadel, der an diesem Tage in der Kirche sein würde, in Ehren zu bestehen. Tag und Nacht ging er bald in seiner Stube, bald im Korridor oder im Hofe, bald im bischöflichen Garten oder auf dem Weideplatz vor der Stadt auf und ab und sang in den verschiedensten Tonarten: gebeinigt, gebeinigt, gepeinigt. So brach endlich der Tag seines Ruhmes an, wo er sein gepeinigt in der gedrängt vollen Domkirche zu Gehör bringen sollte. Gott, wie groß und strahlend stand der gewaltige Abhiller da, das Notenblatt in der Hand. Die wohlbekannten Vorschläge sind erledigt. Nun kommt das Bass-Solo. Abhiller schiebt sein Nachbar mit dem Ellbogen beiseite und zählt leise die Takte. Jetzt ist es soweit. Der Dirigent hebt die Hand mit der Stimmgabe. Abhiller hat die ganze Welt und sich selbst vergessen. Und in der wunderlichsten Weise, der Posaune des Erzengels vergleichbar, donnert er bald ganz schnell, bald ganz langsam gedehnt: von Schmerzen gebeinigt, von Schmerzen gebeinigt, gepeinigt, gepeinigt, gepeinigt. Mit Gewalt hält man ihn zurück, sich in weiteren unvorhergesehenen Variationen zu ergehen. Und das Konzert ist beendet. Aber in dem fortgerissenen Geiste Abhillers war es noch nicht zu Ende. Während die Honoratioren der Stadt mit leisen Begrüßungen einen Bischof herantraten, um seinen Segen entgegenzunehmen, ertönt es vom Chor plötzlich wieder, wie ein Posaunenstoß vom Himmel: gepeinigt, gepeinigt, gepeinigt. Das singt der in seiner Begeisterung ganz um den Verstand gebrachte Appiller. Man zupft ihn. Er singt weiter. Man drückt ihn zu Boden, um ihn hinter den Rücken seiner Genossen verschwinden zu lassen. Er singt, gepeinigt. Man führt ihn endlich aus der Kirche hinaus. Unentwegt singt er, gepeinigt. Was ist dir? Fragen mittlerweile Leute voller Teilnahme. Gepeinigt, singt er, sie verständnislos ansehen, und bleibt an der Tür der Vorhalle stehen, bis ihn endlich ein Strom frischer Luft von draußen ernüchtert. Im Vergleich zu dem Propst Tabarosso und dem Vater Benefactao kann Apchilla Desnitzen als junger Mann gelten, aber auch er hat die 40 schon hinter sich, und seine tiefschwarzen Locken sind stark angegraut. Apchilla ist von Riesengestalt und ungeheurer Kraft, seine Bewegungen sind eckig und schroff. Sein Gesicht zeigt einen südlichen Typus und er behauptet, von kleinrussischen Kosaken abzustammen, von denen er auch in der Tat den Leichtsinn und die Tapferkeit und noch manches andere zu haben scheint. Ende des ersten Kapitels. Gelesen von Schalkmar.